Finanzen stehen. Sonst kommst du vorne nicht voran. Zeit, dass du auch auf der Welt bist. Nur immer ran an den Speck. Wenn die Straße verstellt ist, springen wir alle hinweg. Jetzt komm ich, alle Türen auf, alle Fenster auf. Hoppla, jetzt komm ich und die Straße frei für mich. Wenn du mal Glück bei den Frauen hast, musst du deine Lippe riskieren. Sonst bleibst du immer nur Zaun und Gast. Und mit dem Glück ist es aus. Zeig, dass du auch auf der Welt bist. Nur immer ran an den Speck. Wenn die Straße verstellt ist, spring wir alle hinweg. Jetzt komm ich, alle Türen auf, alle Fenster auf. Hoppla, jetzt komm ich und die Straße frei für mich. Jetzt komm ich,